Good morning, friends all over the world. Guten Morgen, Freunde auf der ganzen Welt. We are in verse 7. Wir sind bei Vers 7. Hey guys, was it a nice break to have Gracie's voice and not Daniel's? War es nicht eine schöne Abwechslung, die Stimme von Grace zu hören und nicht die von Daniel? Or did you actually miss Daniel? Oder hast du Daniel tatsächlich vermisst? If you're honest, you miss Daniel. Oh, wenn du ehrlich bist, dann hast du Daniel vermisst. Everybody does. Das tut jeder. So verse 7, he says this. In Vers 7 sagt er folgendes. And from now on, you will realize that you have seen him and experienced him. Und von nun an werdet ihr erkennen, dass ihr ihn gesehen und erlebt habt. Listen, it wasn't just Thomas who didn't understand Jesus. Philip wasn't any better either. Nicht nur Thomas hat Jesus nicht verstanden, Philippus war auch nicht besser. Philip spoke up, Lord, show us the Father and that will be all that we need. Philip meldete sich zu Wort, Herr, zeige uns den Vater und das wird alles sein, was wir brauchen. Jesus told him that him and the Father are one. Jesus sagte ihnen, dass er und der Vater eins sind. Jesus told him that once you know me, you also know the Father. Jesus sagte ihnen, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr auch den Vater. And then he guaranteed that from now on you will realize that you have seen him and experienced him. Und dann garantierte er ihnen, von nun an werdet ihr erkennen, dass ihr ihn gesehen und erlebt habt. And Philippe didn't say, oh, how wonderful, thank you, Jesus, finally. Und Philippus sagte nicht, oh, wie wunderbar, danke, Jesus, endlich. Philipp says, Lord, just show us to him, we don't know him. Philippus sagt, Herr, zeige ihn uns, wir kennen ihn nicht. Look, you cannot experience the Father unless you first experienced Jesus. Schau, du kannst den Vater nicht erleben, wenn du Jesus nicht kennengelernt hast. Look what he says in verse 9, Jesus replied. Schau, was Jesus in Vers 9 antwortet. Again, Jesus is so kind and so patient. Und einmal mehr ist Jesus so freundlich und so geduldig. Jesus replied, Philip, I've been with you all this time and you still don't know who I am? Jesus antwortete, Philippus, ich bin schon die ganze Zeit bei dir und du weißt immer noch nicht, wer ich bin. 3.5 years Jesus walked with him day and night. 3.5 Jahre lang lebte Jesus mit ihm, Tag und Nacht. I can only imagine what Jesus must have felt. Ich kann mir nur vorstellen, was Jesus gefühlt haben muss. 3.5 years it took you to every place I went. 3.5 Jahre nahm ich dich überall mit hin. Many times I took you aside personally and taught you the secrets of the kingdom. Viele Male habe ich dich zur Seite genommen und dir persönlich die Geheimnisse des Königreichs erzählt. I poured everything I have into you, Philip. Philippus, ich habe alles in dich gesteckt, was ich habe. And 3.5 years later, you still don't have a clue who I am. Und 3.5 Jahre später hast du immer noch keinen Schimmer, wer ich bin. Look, he literally said, all this time I've been with you and you still don't know me. Schau, er sagte wortwörtlich, ich bin schon die ganze Zeit bei dir und du kennst mich immer noch nicht. How could you ask me to show you the Father? Wie kannst du mich bitten, dir den Vater zu zeigen? For everyone who's looked at me has seen the Father. Denn jeder, der mich angesehen hat, hat den Vater gesehen. See, this is not the first time that Jesus said that him and the Father are one. Es ist nicht das erste Mal, dass Jesus sagte, der Vater und ich sind eins. There was a conflict between the Pharisees and Jesus because he referred to him as the Son in unity with the Father. Es gab einen Konflikt zwischen den Pharisäern und Jesus, weil er sich als Sohn in Einheit mit dem Vater bezeichnete. I wonder what was in the heart of Jesus. Ich frage mich, was im Herzen Jesu vor sich ging. When he chose the 12 disciples. Als er die 12 Jünger aussuchte. And he poured everything into them, but they didn't get anything. Und er alles in sie hineingesteckt hat und sie nichts begriffen haben. So let me encourage you. Lass mich dich ermutigen. Maybe you are a person you think you're growing slowly in the things of the Lord. Vielleicht bist du eine Person, die von sich denkt, dass sie langsam in den Dingen des Herrn wächst. Maybe you're a person you think you've walked long enough with Jesus and you understand so little. Vielleicht bist du eine Person, die von sich denkt, lange genug mit Jesus unterwegs gewesen zu sein und doch so wenig verstanden hat. Don't worry about it, you're gonna understand it. Mach dir keine Sorgen, du wirst es verstehen. One thing I can guarantee you, Jesus will always patiently teach you. Eines kann ich dir garantieren, Jesus wird dich immer geduldig lehren. He will not say, well, I've done this for 3.5 years, now it's too late, people, you should have learned it. Er wird nicht sagen, nun habe ich es 3.5 Jahre lang getan, es ist zu spät, Leute, ihr hättet es lernen müssen. He explains them. Er erklärt es ihnen. Who he is and who the Father is. Wer er ist und wer der Vater ist. Look, and then he says to Philip. Dann sagt er zu Philippus. How could you even ask me this question to show you the Father? Wie kannst du mich bitten, dir den Vater zu zeigen? For anyone who's looked at me has seen the Father. Denn jeder, der mich angeschaut hat, hat den Vater gesehen. I mean, looked at me? Ich meine, mich angeschaut. This must have been like such an eye-opener to Philip. Das muss für Philippus ein echter Augenöffner gewesen sein. You know, because Philip looked at him for 3.5 years every single day. Philippus hat ihn ja 3.5 Jahre lang täglich angeschaut. So 3.5 years ago, he should have already known who the Father is. Schon vor 3.5 Jahren hätte er wissen müssen, wer der Vater ist. Because he kept looking at Jesus. Weil er Jesus ständig ansah. They walked together, they ate together. Sie waren gemeinsam unterwegs und aßen zusammen. They traveled together. Sie reisten zusammen. You know, we have a game that we sometimes like to play in our house. Wir haben ein Spiel, das wir manchmal bei uns zu Hause spielen. It's called Imagination. Es heißt Tabu. Where you pick a card. Du nimmst eine Karte. And there is a word on it. Auf der ein Wort steht. And there are different categories. Aus unterschiedlichen Kategorien. And you actually have to then only mime. You're not allowed to use any words or point to anything. Du musst das Wort pantomimisch darstellen, ohne zu sprechen. And your team has to get that. Und dein Team muss erkennen, was es ist. You know, last time we played this in the house. Das letzte Mal, als wir es spielten. People were saying, "Thank God, Daniel is not here." Sagten die Leute, Gott sei Dank, ist Daniel nicht da. They said, "We must not allow Daniel and Reinhard to play together in this game." Wir dürfen es nicht zulassen, dass Reinhard und Daniel zusammen Tabu spielen. They said Daniel barely picks up the card and reads it, and Reinhard already knows what he says. Kaum hat Daniel das Wort auf der Karte gelesen, kennt Reinhard schon das Wort. And Reinhard barely picks up the card and Daniel already knows it. Und kaum hat Reinhard die Karte aufgenommen, weiß Daniel schon das Lösungswort. You know why? Weißt du warum? Because we've been walking together so closely, we have a true heart-to-heart connection. Wir sind so eng miteinander verbunden, dass wir eine echte Herz-zu-Herz-Verbindung haben. These disciples walk together so closely with Jesus, how could they not have a heart connection with him? Diese Jünger waren so eng mit Jesus verbunden und unterwegs, wie konnten sie keine Herz-zu-Herz-Verbindung haben? How could they still question these things? Wie können sie diese Dinge immer noch in Frage stellen? Even after Jesus clearly told them. Selbst nachdem Jesus es ihnen klar und deutlich gesagt hatte. Do you know what this shows? Weißt du, was das aussagt? It doesn't matter who says what. Es spielt keine Rolle, wer was sagt. But it matters what your filter looks like. Aber es kommt darauf an, wie dein Filter aussieht. Because it goes in through your ears and then it goes through the filter of the heart. Weil es in die Ohren und dann durch den Filter des Herzens geht. And in your heart is actually changed. Und in deinem Herzen wird es tatsächlich verändert. That's why the disciples could not figure out what Jesus wanted, because the filter was still an old covenant filter. Deshalb konnten die Jünger nicht herausfinden, was Jesus wollte, weil der Filter noch ein Filter des alten Bundes war. But Jesus changed that. Aber Jesus hat das geändert. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.